Kundgabe 4029. Empfangen durch Bertha Dudde am 23. und 24.04.1947. Antichrist, Heilsbringer, Maßnahmen gegen alles Geistige. Das ist der Geist des Antichristen, der sich zwar unter dem Deckmantel des Heilsbringers den Menschen nähert, jedoch völlig gottabgewandten Willens ist insofern, als dass er einen Gott der Liebe nicht anerkennt. Wie er überhaupt alles Geistige als übernatürlich, somit nicht beweisbar, also nicht seiend, ablehnt. Und ihm wird auch das Wesen Christi so fremd sein, dass er an dessen Erlösungswerk und seine Mission auf Erden nicht zu glauben vermag und er ihn daher als nur Fantasiegestalt hinzustellen sucht und alle Vorkehrungen trifft, diese Gestalt aus den Herzen der Menschen zu verdrängen. Sein eigenes Wesen entspricht nicht dem Wesen Christi, und darum ist es verständlich, dass er ihn als geistigen Feind betrachtet und bekämpft. Es ist der zu erwartende Antichrist eine Persönlichkeit, die aus dem Rahmen des Natürlichen heraustritt. Es ist ein außerordentlich begabter Mensch, dessen besondere Stärke in seiner Weltsicherheit liegt, in seinem Auftreten, denen gegenüber, die die Verantwortung tragen für das Wohl des Volkes. Und darum wird er Erfolg verzeichnen können, man wird ihm die von ihm angestrebte Oberherrschaft zubilligen. Man wird annehmen, durchgreifende Änderungen zum Besten der Allgemeinheit durch ihn erwarten zu können. Und sie werden ihn alle anerkennen. Er wird diese Vorzugsstellung ausnutzen zu Maßnahmen jeglicher Art. Sonderlich aber wird er einschreiten gegen den Geist des Übersinnlichen, gegen alle religiösen Verbindungen sowie auch gegen Kirchen oder geistige Strömungen, die Jesus Christus und seine Lehre zum Grundgedanken haben. Denn er wird die Nächstenliebe als einen Schwächezustand hinstellen, der unter allen Umständen bekämpft werden muss. Und wer sich seinem Bestreben anschließt, der gilt gleichfalls als Antichrist. Er gilt als gottgegnerisch und wird sich auch als lieblos erweisen gegen seinen Nächsten und daher auch in geistiger Blindheit dahingehen, denn er gehört dem Reich des Satans an. Doch als Herrscher über viele wird der Antichrist großen Aufruhr anstiften durch seine Maßnahmen, die jeder Menschlichkeit entbehren und nur dazu angetan sind, Hass und Unfriede unter die Menschheit zu tragen, die Liebe zu ersticken und in größte geistige Not zu versinken. Und dann ist das Gegenwirken Gottes von größter Dringlichkeit. Und es erklärt dies das offensichtliche Wirken Gottes durch seine Diener auf Erden. Denn auch er muss auf Erden denen erkenntlich sein, die seinem Lager angehören. Er muss genauso außergewöhnlich wirken, auf das er nicht abgewiesen werden kann, sondern anerkannt werden muss, so die Menschen willig sind, den rechten Weg zu gehen und sich bewusst oder unbewusst dem Schöpfer des Himmels und der Erde zuwenden, von ihm Hilfe erbittend in geistiger Not. Und dann ist das Ringen des Guten gegen das Böse besonders heftig. Denn die Stunde des Endes rückt immer näher, und die Scheidung der Geister muss sich vollziehen bis zum jüngsten Tage. Und diese Scheidung kann nur stattfinden, wenn die Menschen ernstlich vor die Wahl gestellt werden, Gott anzuerkennen oder ihn abzuleugnen. Diese Frage wird sie zum Entscheid zwingen. Und auf dass sie akut werde, tritt der Gegner Gottes offensichtlich in Erscheinung, indem er seine Abgesandten auf der Erde beeinflusst, Maßnahmen zu treffen und durchzudrücken, die gottfeindliches Denken verraten. Und so beginnt der letzte Kampf auf dieser Erde, der Glaubenskampf, der Kampf gegen Christus, der zur Folge hat, dass die Menschen sich nun endgültig für oder wider ihn entscheiden. Und dann kommt das Gericht. Denn im freien Willen wenden sie sich Gott zu oder ab. Und für den freien Willen müssen sie sich verantworten. Es ist dieser Kampf unabwendbar. Bringt er doch klar das Wesen des Antichristen zutage, wie auch die gesamte Menschheit sich nun klar werden kann über das Denken und Handeln dessen, der unter der Maske eines Heilsbringers auftritt, um seine schändlichen Pläne auszuführen, der offen gegen Gott kämpft und dafür wieder auf lange Zeit gebunden wird, in der Erde, von wo er sich nicht eher freimachen kann, bis ihm wieder durch Menschen geholfen wird, die durch ihre falsche Liebe zur Materie die Fesseln des Satans lockern. Doch Jesus Christus wird niemals verdrängt werden können. Er wird Sieger bleiben am jüngsten Tage. Und seine Lehre wird alle Herzen erfüllen und seine Anhänger werden sie mit hinübernehmen, so sie entrückt werden. Und also wird sie auch auf der neuen Erde als geistiges Wissen hochgehalten. Sie wird ausgelebt. Und es werden die Menschen im höchsten Wissen stehen und in tiefster Liebe zu Gott erglühen. Und nimmermehr kann sie verdrängt werden vom Gegner Gottes, weil ihm jegliche Macht auf lange Zeit genommen ist. Amen.